Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Andreas Fulda ganz herzlich begrüßen. Politikwissenschaftler aus Bonn, der als Professor interessant in Nottingham lehrt und der gerade in aller Munde ist, weil er etwas aufgeschrieben, beschrieben, entwickelt hat, was gerade sehr in Mode ist. Ein Szenario, also die berühmte Frage, was wäre, wenn? Wir sind im Jahr 2027. Nahe Taiwan stürzt ein chinesischer Kampfjet ab. China nutzt das als Vorwand, um die Insel mit einer Seeblockade von der Welt abzuschneiden. Und weil die Amerikaner so mit sich selbst beschäftigt sind und nicht eingreifen, befiehlt man in Peking den Angriff auf Taiwan. Mit katastrophalen Folgen für die Weltwirtschaft. Allein im ersten Jahr, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wären ungefähr 10 Billionen Wohlstand einfach weg. Und auch wir wären massiv betroffen. Und wenn man Herrn Fulda genau zuhört, dann versteht man schnell, klingt zwar alles wie Fiktion, könnte sich aber schnell ändern. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, sieht Felix Lee ganz offenbar ähnlich, kennt China und Taiwan insbesondere bestens. Sein Papa, über den wir hier oft gesprochen haben und der leider vergangenen Sommer verstorben ist, mit 89, glaube ich, ist 1949 nach Taiwan geflohen. Seine Mutter kommt von dort. Wenn er also sagt, unter Xi hat sich das Verhältnis Chinas zu Taiwan massiv verschlechtert, dann muss man das ernst nehmen. Was genau passieren kann, kann auch er nicht sagen. Er glaubt aber, es gibt sehr viele Methoden, wie China Taiwan unter Druck setzen kann. Mit welchen Folgen im Zweifel für uns? Herzlich willkommen. Antje Höning ist bei uns eine der profiliertesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes und sagt, dieses Szenario wäre für die Wirtschaft deshalb so verheerend, weil Chips und Daten sowas wie das Öl des 21. Jahrhunderts sind. Und so wie uns das mit dem Öl gerade unmittelbar und mit voller Wucht trifft, würde uns auch das kalt erwischen. Gleich zu Beginn aber wollen wir auch mit ihr über die FDP reden. Die Partei, über die der Kanzler neulich sagte, sie sei jetzt eben endgültig von der Bildfläche verschwunden. Und dabei guckte er so, als sei das so eine Art Naturgesetz. Sie sagt, es ist schon verrückt, das Jammertal der FDP wird irgendwie immer größer. Jetzt hat es der Vorsitzende noch nicht mal hingekriegt, ordentlich zurückzutreten. Das stimmt. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und das führt direkt zu Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister der FDP in der Ampel war und der das alles irgendwie hat kommen sehen. Es ist wirklich faszinierend für Menschen, die sich für Politik interessieren, in dem Buch zu lesen, das er dieser Tage veröffentlicht hat und in dem er beschreibt, warum die Ampel wirklich platzte und wie. Ein regelrechter Fanatismus, so beschreibt er das, habe sich in seiner Partei breit gemacht, endlich raus aus der Regierung. Und wenn ich dann entgegnete, dass das ja existenzgefährdend sei, sagte er, dann wurde ich regelrecht angeschrien, dass ich das gefälligst so nicht mehr sagen soll. Das Scheitern der Ampel sieht er als historischen Fehler, der leicht zu vermeiden gewesen wäre. Doch statt Verantwortung zu übernehmen, ging es offenbar eher darum, Eitelkeiten und Egos zu befriedigen. Und ich finde, man kann aus diesem Text viel lernen und man sollte ihn als Politiker gerade in diesen Tagen genau lesen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin, Herr Wissing. Zunächst mal in die wirklich miesen Niederungen der Ebene. Was fällt Ihnen ein zu den Zahlen 4,4 und 2,1? Na gut, das sind vernichtende Wahlergebnisse, die zeigen, dass es für das politische Angebot keine Nachfrage gab. Wir kommen so langsam in den Promilbereich. Wenn man das hier so sieht, was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben? Ja, das ist nicht schön, das mit anzusehen. Es ist auf der anderen Seite auch traurig, dass man auf der Grundlage solcher Fehleinschätzungen die Partei dahin geführt hat. Nun bin ich nicht derjenige, der über die Partei richten möchte. Nein, aber tut Ihnen das weh? Ja, das tut schon weh, denn die politische Idee an sich ist ja wertvoll. Der Liberalismus ist ja sehr in unserer Verfassung verankert. Deutschland ist eine freie Gesellschaft und unsere Verfassung ist eine freiheitsstiftende Verfassung. Und dass eine politische Idee, ich sag mal, so reduziert wird und so wenig attraktiv ist, das ist schon traurig. Ich meine, das war die Ampel, die Sie erfolgreich gemacht haben, ne? Die einzige Ampel, die wirklich funktioniert hat, die in Rheinland-Pfalz, die hier. Ja, die ist auch einmal wiedergewählt worden, genau. Diese Ampel. Und die hat auch vieles anders gemacht, als man das im Bund gemacht hat. Vor allen Dingen haben wir in Rheinland-Pfalz damals, als wir die Regierung mit Malu Dreyer und Ulrike Höfgen gebildet haben, uns bedingungslos zu dieser Regierung bekannt und sie nicht in kurzer Zeit selbst in Frage gestellt. Ich glaube, das ist der große erste Fehler, den man im Bund gemacht hat. Und glauben Sie, bevor wir da erst mal wirklich einsteigen, weil das echt Zeitgeschichte ist, ganz generell gefragt, wird es dann Comeback geben? Es gibt da diesen schönen Satz von Guido Westerwelle, ne? Das heißt, es gibt zwei Institutionen, die sich mit Wiederauferstehung wirklich auskennen. Das eine ist die katholische Kirche und das andere ist die FDP. Glauben Sie, dass es sowas wie so ein Lazarus-Comeback gibt für Sie? Also ehrlich gesagt, Herr Lanz, ist das keine Glaubensfrage, sondern das hängt davon ab, was für ein Angebot gemacht wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass die politische Idee des Liberalismus nach wie vor attraktiv ist. Und ich sehe das auch in vielen Zuschriften. Viele Bürgerinnen und Bürger sagen, engagieren Sie sich doch wieder, machen Sie doch was. Wenn Sie ausgeschlossen für Sie, zurückzukehren in die FDP? Also ich habe überhaupt keine Gedanken in diese Richtung. Ich bin glücklich jetzt in meiner Lebenssituation. Es kann auch also Politik, Sie wollen doch? Es kann auch Politik ohne mich geben. Ich habe nicht vor, zurückzukehren in die Politik. Aber das verstehe ich. Wissen Sie, wer der Letzte war, der es exakt so formuliert hat? Sagen Sie es mir. Robert Habeck. Ach so. Den kennen Sie gut. Ne? Aber es ist, macht ja auch keinen Sinn. Den kennen Sie gut. Dinge, ne? Ich kenne Robert Habeck gut. Und Sie schätzen sich ich auch. Ich schätze ihn auch. Ich habe ihn schon geschätzt, bevor wir zusammen am Kabinettstisch saßen, weil wir zusammen in der Agrarministerkonferenz waren und dort schon in der Lage waren, füreinander Verständnis zu entwickeln. Auch wenn wir unterschiedliche politische Positionen haben, konnten wir uns zuhören und konnten den Wert der Meinung des anderen irgendwie einschätzen. Und wir haben auch damals, als diese Jamaika-Verhandlungen geführt worden sind, in relativ kurzer Zeit ein Papier gemacht oder geeinigt, mit dem wir gut hätten regieren können im Agrarbereich. Interessant. Das heißt, war Jamaika nicht zu machen auch schon ein Fehler? Ich finde generell, dass demokratische Parteien in der Lage sein müssen, zusammenzuarbeiten. Unser Grundgesetz fordert uns zum konstruktiven Verhalten auf. Das heißt, war ein Fehler? Ich fand, es war ein Fehler, dass das nicht zustande gekommen ist, ja. Und ich hätte mich damals gefreut, wenn das geklappt hätte. Weil ich finde, wenn die Wählerinnen und Wähler eine solche Regierung möglich machen, dann sollte sie nicht an Politikerinnen und Politikern scheitern. Das heißt, der Satz, lieber nicht regieren als schlecht regieren, war Punkt, Punkt, Punkt? Naja, also ob man gut oder schlecht regiert, das kann man ja selbst noch beeinflussen, nicht? Also die Frage ist ja erstmal, ob man zueinander findet. Und es kann doch nicht sein, dass wir am Ende ein Wahlergebnis haben und dann alle sagen, nein, wir wollen nicht zusammenarbeiten, weil wir unterschiedliche Parteiprogramme haben. Das war ja auch die Erklärung, warum man meinte, die Ampel beenden zu müssen. Aber wir werden immer unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichem Programm haben. Und so, wenn es keine absoluten Mehrheiten gibt, werden die Parteien zusammenarbeiten müssen. Ansonsten gibt es keine Regierung. Und unser Grundgesetz fordert uns zum konstruktiven Verhalten auf. Es geht immer nur um die Frage, wie machen wir es? Nicht, ob, nicht das Ob, also, sondern die Frage, wie ist entscheidend. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr konstruktive Haltung haben, mehr Empathie untereinander. Und wissen Sie, am Ende arbeiten die Parteien doch am gleichen Ziel. Demokratie schützen, Freiheit sichern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Man kommt aus unterschiedlichen Perspektiven und das ist auch gut so. Unser Land ist vielfältig, eine freie Gesellschaft ist immer vielfältig. Mhm. Aber wenn man am Ende nur noch Abgrenzung übt, dann schwächt man unsere Demokratie und unser Volk von innen. Das ist interessant. Sie dürfen sofort, Frau Hönig, Sie rutschen schon die ganze Zeit. Ich habe nur noch zwei kurze Nachfragen, was mir aufgefallen ist gerade. Sie haben jetzt mehrfach das Grundgesetz erwähnt. Ja. Ich erinnere mich an eine Passage in Ihrem Buch, da sagen Sie, ich liebe dieses Grundgesetz. Und es ist sehr schön, wie Sie das begründen. Und das Zweite ist, Sie sagten jetzt schon mehrfach Empathie. Ich meine, wird man nicht hemmungslos altmodisch, wenn man in der Politik ankommt und sagt, jetzt Empathie für Robert Habeck irgendwie. Also wenn ich so höre, was man sich da alles so um die Ohren haut und gehauen hat, würde ich sagen, also so ganz überzeugend empathisch war das nicht. Ich finde es wichtig, dass wenn man Verantwortung für eine Gesellschaft übernimmt, dass man sie kennenlernt. Und dann ist es doch vor allen Dingen wichtig, dass man die näher kennenlernt, die anders denken. Dass man versteht, warum sie anders denken. Dass man versucht, sich in die Menschen hineinzuversetzen und ihnen erst auch mal unterstellt, dass sie es gut meinen, so, auch wenn sie völlig andere Gedanken haben. Und das ist dann meistens der Anknüpfungspunkt, um auch Brücken zueinander bauen zu können. Und es gibt Menschen, die sind völlig anders als ich. Und manchmal ist es auch schwer, es zu verstehen. Aber es ist eben die Aufgabe, wenn wir gemeinsam friedlich miteinander leben wollen, eine starke Demokratie sein wollen, dann müssen wir diese Spalterei überwinden. Ja, das ist wahr. Wie das Foto, das Sie gerade sehen, der Mann rechts im Bild, wie hoch ist dessen Kompetenz im Bereich Brückenbau und Empathie? Ich, Herr Lanz, möchte nicht Richter sein über frühere Partei. Aber Sie haben natürlich sehr eng auch als Generalsekretär mit ihm zusammengearbeitet. Und wenn ich Ihr Buch richtig lese, ich kann Sie da nicht davon kommen lassen, dann hat das natürlich auch was mit Egos zu tun, mit der Art und Weise, wie man auf die Dinge schaut. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was Sie gerade beschrieben haben. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht und ich halte den Brückenbau für die vornehmste Aufgabe in der Politik. Und als Verkehrsminister finde, auch sinnvoll? Ja, das ist so beim Verkehrsminister natürlich besonders sinnvoll. Ja. Aber ich meine damit natürlich nicht den Infrastrukturbau, sondern klar die Brücke, die menschliche Brücke zueinander. Und ich finde, dass politische Kompromisse etwas sehr Vornehmes sind, weil sie die Gesellschaft stärken. Und deswegen ist dieses Diffamieren von Kompromissen meines Erachtens schon der erste Fehler. Und man muss ja Politik auch vom Ergebnis her sich anschauen. Ich meine, die FDP hat am Ende gesagt, sie will keine Kompromisse beim Haushalt machen. Und es ging damals um einen niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag. Und durch dieses Verhalten sind am Ende 500 Milliarden zusätzliche Kredite gekommen. Das heißt also, im Ergebnis wurde nicht nur nichts erreicht, sondern massiv das Gegenteil dessen, was man wollte. Das zeigt, dass sich Kompromisse gelohnt hätten, auch in diesem Fall. Die Sendung läuft jetzt schon einige Minuten und es ist auch allen hier aufgefallen, der Name Christian Lindner ist aus Ihrem Mund noch nicht einmal gekommen. Ja, weil ich möchte nicht über andere urteilen. Ich glaube, das ist nicht auch ein guter Stil, wenn man aus einer Partei ausgetreten ist. Wir haben über Jamaika gesprochen, wir haben über das Scheitern dieser Koalition gesprochen. Beides ist maßgeblich mit Christian Lindner verbunden. Das ist so und natürlich sind immer diejenigen auch verantwortlich, die Entscheidungen getroffen haben. Das ist das Prinzip der Eigenverantwortung. Das muss ich gar nicht betonen, das ist bekannt. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Wir hatten das letzte Gespräch am 6. November 2024, nachdem der Bundeskanzler Herrn Lindner entlassen hat. Da lach nie wieder? Nein. Aber ich habe keine negativen Gefühle ihm gegenüber. Ich hoffe, er mir gegenüber auch nicht. Sicher nicht, aber... Und ich habe auch nichts zu klären. Wir haben die Dinge besprochen. Ich habe ihm vorher meinen Standpunkt klar gemacht. Und er hat... Haben Sie ihm geschrieben per SMS? Na, also danach, meinen Sie? Nee, ich meine, haben Sie ihm geschrieben, was Sie vorhaben? Haben Sie ihm das persönlich gesagt? Haben Sie ihm das geschrieben? Ich hatte mehrfach vorher ihm klar gesagt, dass ich dieses Ende dieser Regierung für einen fundamentalen Fehler halte und dass ich das für die Partei für fatal erachte. Meiner Meinung war immer, dass die Partei Überlebensschwierigkeiten bekommen wird. Und ich finde es eben auch traurig fürs Land, weil was hat er geantwortet? Eine Demokratie sollte immer Optionen haben. Und durch dieses Ampelende, auch durch diese Begründung, sind der deutschen Demokratie Optionen verloren gegangen. Das ist wahr. Und das ist einfach etwas, was ich traurig finde, auch destruktiv finde und auch nicht mitgehen konnte. Wir haben, glaube ich, an dem Tag, an dem die Ampel zu Ende gegangen ist, noch zusammen Mittag gegessen und haben sehr offen gesprochen. Ich war immer klar und ich habe ja meine Meinung. Haben Sie ihm auch gesagt, dass Sie rausgehen aus der FDP? Nein, also das war zu dem Moment ja auch nicht klar, dass der Bundeskanzler es so agieren würde. Der hätte ja auch sagen können, dann möchte ich nicht mehr mit der FDP zusammenarbeiten und entlasse alle FDP-Minister. Ja. Okay. Das wäre ja das Erwartbare vielleicht gewesen, dass er diesen Weg geht, nur Herrn Lindner zu entlassen und von den anderen FDP-Ministern eine eigene Entscheidung einfordert. Das war eine Option, aber jetzt vielleicht nicht die naheliegendste. Frau Höning, machen Sie einmal ganz kurz, weil ich habe ganz viele Fragen. Jamaika wäre eine große Chance gewesen für die Wirtschaft. Und man hat es der FDP richtig übel genommen, dass sie es damals nicht gemacht hat. Es wäre eine konservative Regierung gewesen mit den Grünen als Klimaantreiber. Hätten Sie nicht da schon Christian Lindner sagen müssen, das geht nicht, das ist verantwortungslos? Ich war damals schon nicht glücklich, dass das nicht zustande kam. Ich bin damals ich war damals Landesminister in Mainz gewesen, nach Berlin gekommen und habe viele Bereiche verhandelt. Ich habe im Finanzbereich verhandelt, im Agrarbereich verhandelt und so weiter. und war sehr enttäuscht, dass das nicht zustande kam. Ich glaube, es gibt auch ein Foto, als Herr Lindner vor der baden-württembergischen Landesvertretung das Ende verkündet hat, der Koalitionsverhandlungen, wo man mir im Gesicht, glaube ich, ziemlich klar ansieht, was ich darüber denke. Aber Sie haben trotzdem weitergemacht. Hätten Sie da nicht sozusagen diese Spielernatur, die sich da schon so zeigte, packen müssen und Ihre Konsequenzen ziehen müssen? Mir ging es um die Sache. Ich wollte, dass die Partei wieder mitregiert im Bund und habe ja diese Regierung im Land auch gemacht. Das war ja auch ein schwieriger Schritt, eine Ampelregierung in Rheinland-Pfalz zu machen. Das war für die FDP, auch für die Parteibasis nicht einfach, weil doch bei vielen noch so ein Lagerdenken im Kopf war. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Bundestagswahlen nur die Möglichkeit, lagerübergreifend zusammenzuarbeiten. Und dann kann ja nicht sein, dass in den Köpfen der Parteien immer dieses Lagerdenken drin bleibt. Die Wählerinnen und Wähler sind nicht verpflichtet, so zu wählen, wie Parteien das wollen. In einer freien Gesellschaft können sie das frei bestimmen. Und dann kann man hinterher nicht sagen, wenn ihr uns keine Mehrheit im eigenen Lager verschafft, dann sind wir nicht bereit, in die Verantwortung zu gehen. Das ist genau der Punkt, der das für die FDP so schwierig macht. Und deswegen habe ich eben versucht, das zu beeinflussen. Und dann konnte ich das später als Generalsekretär ja auch tun und konnte auch eine Ampel im Bund voranbringen. Was bedeutet das, Herr Wissing, einmal dazwischen gefragt sozusagen für den Umgang mit der AfD? Wissen Sie, wenn ich mich zurückerinnere an 2016, wir hatten damals ein Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz. Es war die Möglichkeit, eine große Koalition zu machen oder eine Ampel. Die große Koalition galt als unbeliebt, auch im Bund. Und alle haben gesagt, der Grund, warum die AfD stärker wird, ist die große Koalition im Bund. Also blieb die Frage, sind wir bereit, in einer Ampelregierung zu zeigen, dass wir auch lagerübergreifend konstruktiv arbeiten können und lösungsorientiert arbeiten zu können. Das hat uns damals zusammengeschweißt als SPD, FDP und Grüne. Und das hat gut funktioniert. Und die AfD ist auch nicht größer geworden dadurch. Das war meines Erachtens immer noch der richtige Ansatz. Nur im Bund hat man es einfach nicht geschafft, aus diesem ständigen Dauerabgrenzungsmodus rauszukommen. Natürlich ist das für eine Partei schwierig, wenn man in lagerübergreifende Regierungen geht, weil die Profilierung ein Problem ist. Ja? Man wird dann als Einheit wahrgenommen und die Abgrenzung ist nicht in der Regierung konstruktiv möglich. Also muss man sich anderweitig profilieren. Und das geht durch gute Regierungsergebnisse. Darauf muss man Lust haben. Das ist etwas, da braucht man etwas längeren Atem, weil die Bürgerinnen und Bürger nicht in 4 Wochen, 8 Wochen oder einem halben Jahr schon die Regierungsergebnisse sehen. Wenn man das aber gut macht, dann kann man erwarten, wiedergewählt zu werden. Bei der FDP in Rheinland-Pfalz sind die Umfragen gestiegen, als wir in die Ampel gegangen sind. Und wir haben kontinuierlich stabile Umfragewerte gehabt und sind dann auch wiedergewählt worden. Wenn Sie uns einmal mitnehmen, Sie haben vorhin den 6. November 2024 schon erwähnt. Ich würde noch mal die Zeit davor interessieren, gar nicht so im Detail. Aber wann kam diese Stimmung auf, nix wie raus aus der Ampel? Ich habe das vorhin zitiert, es gab diesen regelrechten Fanatismus, so beschreiben Sie das, endlich raus, nicht mehr in dieser Regierung. Und Sie sagen, interessanterweise hatte sich die Partei in Mitgliederbefragungen mehrheitlich für den Verbleib in der Ampel ausgesprochen, aber in den Gremien, da wo die Egos sitzen, da sah es anders aus. Und haben Sie damals deutlich gesagt, dass Sie diesen Ausstieg für falsch halten? Sie haben davor gewarnt, Sie haben gesagt, das ist existenzgefährdend und bedrohend. Und das wollte niemand hören, und zwar bis zu dem Punkt, dass man Sie anschreit und Ihnen sagt, wenn du noch einmal öffentlich existenzgefährdend sagst, kriegen wir ein Problem. Ich sollte es ja auch im Gremium nicht mehr sagen. Und aber Fanatismus, überlegen Sie mal. Naja, ich finde es schon merkwürdig, dass eine Partei sagt, dass es war nicht nur falsch, in die Regierung zu gehen, sondern es wäre besser gewesen, so schnell wie möglich wieder aus der Regierung rauszugehen. Es ist doch normalerweise so, dass man eine Entscheidung, die man trifft, dass man zu der auch steht. Die Partei ist ja freiwillig in diese Regierung gegangen. Absolut. Und dann hat man nach kurzer Zeit angefangen, diese Regierung in Frage zu stellen, anstatt sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man diese Regierung zum Erfolg führen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin damals, als ich die Ampel in Rheinland-Pfalz gemacht habe, am Tag der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages gefragt worden, Herr Wissing, was glauben Sie, wie lange wird diese Regierung halten? Mir war klar, was mit der Frage gemeint ist. Und ich habe dann bewusst so geantwortet, wir wollen so gut zusammenarbeiten, dass wir wiedergewählt werden. Das hat dann zu einem Raunen geführt in den Reihen auch der Journalisten und zu einigen bösen Zuschriften der Parteifreunde, die gesagt haben, jetzt machst du schon wieder eine Koalitionsaussage fürs nächste Mal zugunsten einer Ampel. Aber wenn man nicht bedingungslos zu seiner eigenen Entscheidung steht, wird man niemand davon überzeugen können, dass sie richtig ist. Glaubwürdigkeit ist das Thema. Wenn ich selber in Frage stelle, dass es falsch gewesen sein könnte, in die Regierung einzutreten, dann kann ich nicht erwarten, dass die Bevölkerung hinter dieser Regierung steht und sie gut findet. Und dieses Ganze, das war ja damals auch, Frau Höning hat das ja auch hautnah mitgekriegt, dieses ganze Geraune immer, dieses Durchstecken von Dingen. Wer war der Whistleblower? D-Day beispielsweise. Plötzlich hatte das jeder und dann kommt wenig später, wirklich nur Stunden später kommt dann auch die Replik. Dieses Ding hier, wie kommt sowas an die Presse? Und wann haben Sie das erste Mal dieses Papier gesehen? Wer hat es gemacht? Viele Fragen. Also das weiß ich nicht, wie das an die Presse kam. In meiner Erinnerung war es, glaube ich, so, dass am Ende die FDP das selbst veröffentlicht hat, weil der Druck so groß war. Aber die Informationen darüber. In anderen Zeitungen gestanden hat. Also es hat einer durchgestochen und das macht man ja bewusst und mit Absicht. Das weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe war Robert Pausch, ne? Genau, soweit ich das weiß, in der Zeit. Der hatte sozusagen die ganzen Informationen dazu. Wie fanden Sie das, dass solche Dinge plötzlich in der Öffentlichkeit waren? Ich fand das bemerkenswert und habe mir die Frage gestellt, weshalb nicht mehr in den internen Runden so offen diese Dinge in Frage gestellt haben wie ich. Wann haben Sie davon mitgekriegt, von dieser Pyramide, von diesem D-Day? Nachdem sie in den Medien war. Sie wussten vorher nichts? Nein, dieses Papier ist nicht in meine Hände gelangt durch die Partei. Und es ist auch nicht unter den Führenden verteilt worden. Haben Sie denn das Wort D-Day in einer dieser Sitzungen mal gehört? Das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht sagen. Ich möchte aber auch aus diesen internen Sitzungen nicht öffentlich berichten. Das habe ich nie gemacht, halte ich auch nicht für angemessen. Denn wenn man einer Partei angehört, einem Führungsgremium angehört und vertraulich berät, dann möchte ich die Dinge nicht transparent machen, die dort besprochen worden sind. Also Sie waren natürlich der Bundesverkehrsminister. Sie waren ein wichtiger Player in dieser Partei, in dieser Regierung. Nein, ich war natürlich in den Führungsgremien dabei und habe die Abläufe und was dort gesprochen worden ist, natürlich alles mitbekommen, aber möchte das nicht öffentlich machen. Okay, das ist nicht meine Art und ich halte es auch für schwierig. Das sind Dinge, die in einem geschützten, vertraulichen Raum besprochen werden. Das verstehe ich, aber Sie schreiben jetzt in einem Buch sehr ausführlich darüber und ich muss natürlich nachfragen, was ist denn die Reaktion, wenn dann so ein Satz steht wie Beginn der offenen Feldschlacht? Muss man da nicht aufstehen und sagen, sag mal, was soll das? Seid ihr eigentlich alle wahnsinnig geworden? Was macht ihr da? Allein diese Formulierung. Ich kann vielleicht, ohne das Beratungsgeheimnis in Frage zu stellen, Ihnen sagen, dass die Emotionen mir gegenüber aufgrund meiner Äußerungen, die ich dort in aller Klarheit getätigt habe, nicht angenehm waren. Ich habe einiges aushalten müssen, auch um intern meine Meinung klar zu äußern. Ich habe das alles für falsch gehalten und habe das auch deutlich gesagt. Dass Sie wussten es? Nee, also natürlich wusste ich, was in diesen Sitzungen besprochen worden ist. Aber nochmal, ich möchte nicht aus diesen Sitzungen zitieren. Mhm. Aber nur, das Szenario, also wenn wir gar nicht auf die Worte gehen, aber das Szenario, es gab das Szenario, Wolfgang Gerhardt, man macht weiter. Es gab das Szenario, Vertrauensfrage, Gerhard Schröder. Und es gab das Szenario, die FDP bereitet den Bruch vor. Das wurde doch schon besprochen, auch in diesen Sitzungen, ohne dass Sie jetzt zu den Worten was sagen müssen. Wie gesagt, ich möchte nicht der Erzeuge sein über das, was in diesen Sitzungen besprochen worden ist. Das sind vertrauliche Sitzungen gewesen. Und ich habe mich an diese Vertraulichkeit gehalten. Aber Sie können natürlich sagen, was Sie gesagt haben, was Ihre Reaktion war. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass ich diese Regierung für eine ganz normale Regierung unter demokratischen Parteien halte. Dass es knifflig ist, wenn Parteien wie die FDP und die Grünen erstmals zusammenarbeiten, wenn beide aus der Opposition kommen, das ist ja klar. Aber das hat ja nicht die Partei zu entscheiden, sondern am Ende die Wählerinnen und Wähler, ob eine solche Zusammenarbeit gewünscht ist. Und ich habe immer betont, dass ich das für falsch halte. Und natürlich muss man auch sehen, das Ganze hat ja stattgefunden in einem internationalen Umfeld. Wir hatten die Wahlen in den USA, wir haben Krieg in der Ukraine. Das Land stand vor gigantischen Herausforderungen. Richtig. Und ich kann bis heute nicht nachvollziehen, weshalb eine Partei sagt, es ist besser, wir beteiligen uns in einer solchen Situation nicht an einer Regierung, Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verstehe es nicht. Ich bin, wenn ich von meiner eigenen Arbeit überzeugt bin, immer der Meinung, ja, es ist besser, ich wirke mit an einer gemeinsamen, ja, Sache, als ich überlasse es anderen. Und wie hat Christian Lindner das begründet? Das habe ich noch nicht verstanden. Was war sozusagen das Hauptmotiv zu sagen, wir müssen da jetzt raus, weil das ist besser für uns alle? Also das müssten Sie ihn fragen. Es wird er Ihnen doch erzählt haben. Er muss Ihnen doch versucht haben, plausibel zu machen, warum er das jetzt anstrebt. Also ich kann mich nur, ohne das Beratungsgeheimnis zu verletzen, kann ich mich nur auf das beziehen, was er öffentlich gesagt hat. Und dann ist, glaube ich, schon deutlich geworden, dass er es für die Partei für nicht mehr tragbar gehalten hat, weitere Kompromisse einzugehen. Das ist der Punkt. Aber was war die Überzeugung? Es muss doch ein Leitmotiv gegeben haben, eine tiefe, feste Überzeugung, sagt man, an dem Punkt kommen wir mit denen nicht mehr weiter. Waren das die Schulden? War das eine reine Geldfrage oder war es noch mehr? Es war schon ein Problem, den Haushalt aufzustellen, weil man nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Finanzlücke hatte, die geschlossen werden musste. Und das ging nur, indem man die Möglichkeiten, die die Verfassung im Rahmen der Schuldenbremse geboten hat, auch ausschöpft oder ausreizt. Und dazu war er nicht bereit. Das ist sein Punkt gewesen. Aber die Verfassung hätte... Aber es kann doch nicht um dieses... Sorry, wenn ich das so salopp formuliere. Frau Höning, worum ging es im Vergleich? Zweistelligen Milliardenbetrag. Ja, ein bisschen Geld im Vergleich zu dem, worüber wir heute reden. Im Vergleich zu dem Volumen des Bundeshaushalts. Ja, worüber reden wir? 15 Milliarden? Wie viel waren es? Damals, genau. So ungefähr, ne? So ungefähr. Und 400 Milliarden hat der Bundeshaushalt. Und das zeigt die Dimension. Es ging um Peanuts, um einen deutschen Bankchef zu zitieren. Das war auch der Punkt, weshalb ich der Meinung war, dass das nicht trägt als Begründung. Ja. Denn, und das war doch auch nicht seine Begründung. Sie haben das doch auch durchschaut, dass das ein falscher Vorwand war. Genau wie der Grund, warum Jamaika geplatzt ist, auch ein alberner Vorwand war. Wenn man es wirklich gewollt hätte, hätte man Jamaika machen können. Die Wirtschaft hat zu ihnen gesagt, Schlamassel, dass es nicht gekommen ist. Jetzt kriegen wir was Schlimmeres. Nämlich erst eine große Koalition und dann eine Ampel. Und jetzt war es doch wieder ein Vorwand. Der Haushalt war der Vorwand, um die Koalition platzen zu lassen, weil man nur darauf setzte, die Leute waren unzufrieden mit der Ampel. Das ist gut für die FDP. Naja, jedenfalls hat die FDP sich aus dem Spiel genommen. Und das fand ich nicht richtig. Sie haben, Wissing, 5 Tage, glaube ich, vor dem Bruch der Ampel, haben Sie in der FAZ, das war damals bemerkenswert, einen Gastbeitrag veröffentlicht. Und da steht unter anderem drin, es ist fatal, wenn demokratische Parteien die Übernahme von Verantwortung verweigern. So heißt ja auch nicht zufällig ihr Buch. Nur weil sie nicht alleine entscheiden können. Bemerkenswert ist auch, wenige Stunden später veröffentlichen dann die Kollegen vom Stern ein Papier von Lindner zur Wirtschaftswende. Und sie sagen, wer so ein Papier auf den Tisch legt, der will die Scheidung. Da kann man drum rumreden, wie man will. Aber danach ist klar, das war's. Warum war Ihnen das so klar? Naja, das ist die politische Regel, nicht? Wer eine Einigung sucht, der spricht. Und wer eine Scheidung sucht, der schreibt. Also ein Papier zu verfassen, und das weiß man ja, dass das die Öffentlichkeit erreichen kann. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst der Fall war, weiß ich nicht. Aber das Risiko kennt man schon in dem Moment, wo man das Papier schreibt. Und wenn eine Position in die Öffentlichkeit kommt, einer Regierungsfraktion, die nicht abgestimmt ist, dann weiß jeder, dass die Handlungsoptionen der Koalitionspartner sehr, sehr eingeschränkt sind. Also deswegen ist es, wenn man eine Einigung erzielen möchte, also ich meine, die Teil der Kunst der Politik, dass man dann spricht, nicht, um die Handlungsspielräume der Partner zu erweitern. Ansonsten ist das ja quasi wie so ein Kniefall vor einem Koalitionspartner. Und also dass man erwartet, dass die anderen sich demütigen, das ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Ne? Es war das Lambsdorff-Papier, mit dem die Scheidung eingereicht wurde. Das berühmte Papier von 82, meinen Sie? Genau, mit dem damals die sozialliberale Koalition. Ja, der Unterschied zu damals war natürlich, dass die FDP sich damals nicht aus der Verantwortung genommen hat, sondern dass sie in der Verantwortung geblieben ist. Aber nur die Seite gewechselt hat, den Partner gewechselt. Ja, aber das ist eben doch ein Unterschied, ob eine Partei sagt, also ich glaube, dass es aus inhaltlichen Gründen anders gemacht werden muss und dann auch eine Mehrheit hat, um anders zu agieren. Das ist schon was ganz anderes als der Fall, wo eine Partei sagt, also es ist besser, wir ziehen uns jetzt zurück. Ja, das ist ja eine ganz andere, Haltung. Und, Situation, ja. Ja, und ich finde eben, dieses sich in solchen schwierigen Situationen als Partei nicht weiter in der Verantwortung zu wünschen, das ist schon etwas, was sehr, sehr fragwürdig ist. Wenn Sie uns mal reinnehmen, mit reinnehmen an diesen Tag, 6. November. Wann hat sich abgezeichnet, dass das schiefgehen würde, dass es am Abend knallen würde? Also alle, die an diesen Gesprächen vorher teilgenommen haben, muss klar gewesen sein, dass diese Koalition jedenfalls diese Woche nicht überlebt. Ich habe nicht an den Beratungen teilgenommen zwischen dem Bundeskanzler Scholz, Herrn Habeck und Herrn Lindner. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren, wie langwierig die waren und wie schwierig die sich gestaltet haben. Ich vermute mal, dass die drei am 6. schon wussten, dass das nicht mehr in eine Verlängerung gehen kann. Weil wenn sie monatelang um einen solchen doch überschaubaren Betrag gerungen haben, dann irgendwann ist ja ein Punkt erreicht, wo man sagt, es macht jetzt keinen Sinn, sich noch mal zu vertagen. Hier sind offensichtlich... Oder hier ist offensichtlich gewünscht, andere Wege zu gehen. Also ich habe sicher damit gerechnet, dass diese Koalition diese Woche nicht überlebt. Und deswegen natürlich auch freitags davor, vor dieser entscheidenden Woche, meinen Standpunkt öffentlich gemacht. FAZ? In der FAZ, Sie hatten das angesprochen, weil ich das eben auch wichtig finde, sonst hätte man das nicht nachvollziehen können. Dann hinterher zu sagen, ich war anderer Auffassung. Aber natürlich hat es in der Partei auch einen Aufschrei gegeben. Und auch. Was haben Sie sich da anhören müssen? Ja, dass das unmöglich sei und dass das kein Teamspiel sei und so weiter. Aber es ist ja eine fundamentale Frage. Man kann ja so eine fundamentale Frage nicht einfach nur achselzuckend hinnehmen. Das ist eine Schicksalsfrage für ein Land, ob man es in eine Neuwahl schickt oder nicht. Ist auch nicht trivial. Ja. Es ist nicht trivial. Und ich muss auch sagen, ich bin auch der Überzeugung, dass eben eine freiheitliche Partei in der Regierung beteiligt sein sollte. Das ist auch für mich persönlich nicht schön gewesen zu sehen, dass die Partei sagt, wir wollen lieber nicht mehr regieren und ziehen uns zurück. Und wie ging es dann weiter an dem Tag? Naja, wir sind dann in diesen Koalitionsausschuss gegangen. Und dann hat Bundeskanzler Scholz ein Kompromisspapier auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich möchte eigentlich jetzt nicht in die Verlängerung in Grundsatzdebatten gehen, sondern ich möchte über dieses Papier sprechen. Und das war ein Kompromissvorschlag, der dann eben diesen zweistelligen Milliardenbetrag enthielt, auf der Grundlage der Schuldenbremse. Und dann wurde kurz darüber gesprochen und dann der Wunsch geäußert, dass man sich wohl zurückziehen soll und dann parteiintern beraten möchte, ob man diesem Kompromissvorschlag zustimmen kann oder nicht. Und als wir dann zurückkam, wieder in die Dreierrunde, war Scholz so, dass er gesagt hat, er möchte nur wissen, ob man zustimmen kann oder ob man nicht zustimmen kann und keine weiteren Debatten mehr. Und Herr Lindner verneinte das dann und daraufhin hat er ihn entlassen. Oder seine Entlassung angekündigt. Die Entlassung selbst vollzieht ja der Bundespräsident. Wie haben Sie das erlebt, diesen Moment? Ich hab in diesem Moment gelitten, weil ich das eine wahnsinnig destruktive Situation fand. Traurig, wenn man weiß, wie hart gekämpft worden ist, um diese Regierung zustande zu kriegen, wie viele Stunden und wie viele auch Gespräche geführt worden sind, um einen Koalitionsvertrag hinzukriegen. Und wenn man auch sieht, was die Regierung auch zustande gebracht hat. Sie hat ihre Erfolge nicht wirklich vermitteln können, weil sie so viel gestritten hat. Aber in dieser Zeit ist sehr viel Modernisierung auf den Weg gebracht worden in Deutschland, auch wichtige Schritte. Und es ist traurig, dass man nicht die Freude gehabt hat, diese Dinge zu verkünden und auch geschlossen zu verkaufen. Ich meine, das Deutschland-Ticket ist etwas, was viele Leute in Deutschland heute noch glücklich macht. Das waren Sie, ne? Das war ich, ja. Aber es war natürlich auch der Konstellation geschuldet. Ich sag mal, das war ein Vorschlag, den ich gemacht habe in einem früheren Koalitionsausschuss, weil sich alles verkantet hatte und ich mir überlegt habe, wie können wir denn für jeden Koalitionspartner einen Mehrwert schaffen? Und bei dieser Denkweise entsteht meistens auch ein Mehrwert für die Bevölkerung, weil hinter jedem Koalitionspartner ja Menschen stehen. Die Menschen, die Grünen gewählt haben damals, die haben das ja aus Überzeugung gemacht, weil sie sich etwas davon versprochen haben, erhofft haben. Bei der SPG genauso wie bei der FDP. Mhm. Und so Projekte, die dann für alle Gruppen, ich sag mal, ein Angebot bringen, eine Verbesserung bringen, die werden in der Regel auch von der Bevölkerung geschätzt. Aber noch nicht mal das hat man ja geschafft, in der Ampel als gemeinsamen Erfolg zu verkaufen. Und das war wirklich traurig. Und ich habe das als sehr destruktiv empfunden in diesem Moment, als die Entlassung dann von Herrn Lindner kam. Ich habe auch ihn emotional getroffen. Und es war nur Destruktion, es war nur Zerstörung. Und es wäre so einfach gewesen, sich aufzugraffen und zu sagen, wir machen das gemeinsam und wir machen das. Ja, man wollte es offenbar nicht. Ja, natürlich. Am Ende sind das ja Dinge, die entschieden worden sind. Wenn man sagt, ich mache den Kompromiss nicht mit, ist das eine Entscheidung. Das ist von Willen getragen. Aber ich hatte richtig körperlich gelitten. Ich wurde hinterher angesprochen. Ich glaube, Frau Esken sagte, du siehst so schlecht aus. Ich sagte, mir geht's wirklich nicht gut. Und ich war nicht krank, sondern ich hatte Unwohlsein, so richtige Krämpfe irgendwie, weil ich da so innerlich mich gewehrt habe gegen das. Aber ich konnte es eben auch nicht verhindern. Es war klar, nach dieser Veröffentlichung dann in der FAZ, diesem Namensartikel von mir, das hatte man auch als Kriegserklärung. Genommen. Verstehe. Wobei ich habe das nicht gegen die eigene Partei gemacht, sondern ich hatte mir ehrlich gesagt auch erhofft, dass es in der eigenen Partei einige gibt, die ein bisschen wachgerüttelt werden und vielleicht sagen... Und da gab es keinen? Nein, es gab keine nennenswerte Unterstützung. Und was ich ja bemerkenswert fand, dass alle gesagt hätten, meine Entscheidung wäre gegen die Partei gewesen, obwohl ich ja als Einziger die Parteimeinung vertreten hatte. Denn es gab kurz vorher eine Mitgliederbefragung, die sich, wenn auch mit knapper Mehrheit, für den Verbleib in der Ampel ausgesprochen hat. Das heißt, ich bin eigentlich auf der Linie geblieben. Mhm. Aber ich will das, man kann es nicht ändern. Es ist eben so, und in der Führung war es schon klar, die hat geschlossen, außer mir, gegen Herrn Lindner gestanden. Haben Sie sich abgesprochen, die anderen FDP-Minister, wie Sie umgehen mit der Situation? Und die Frage von Scholz, die ja dann kam, mach so weiter, Sie duzen sich ja, dass das auch an die anderen Minister ging? Nein, das war so, dass der Bundeskanzler quasi, nachdem Herr Lindner sagte, er sei nicht bereit, sich auf diesen Kompromiss einzulassen, sagte er, dann möchte ich nicht mehr, dass du meinem Kabinett als Finanzminister angehörst. Und fügte an, mit den weiteren drei Ministern der FDP möchte ich gerne ein Gespräch führen. Und dann dachte ich mir, also doch, weil diese Option besteht natürlich. Ich habe das verfassungsrechtlich mir natürlich durchdekliniert als Jurist. Wie kann denn sowas ablaufen, wenn es zu einem Ampelende kommt? Und man sagt immer, Ampelende, dann ist die Regierung vorbei. Aber wie läuft das denn? Weil man hat ja eine Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten in der Hand. Und das ist ja eine Verpflichtung. Das ist ja keine Sache, wo man einfach Tschüss sagt und dann ist es erledigt. Ne? Und dann war das wohl so, dass er diese Idee hatte, die anderen Minister zu einer eigenen Entscheidung zu zwingen. Er hätte mühelos sagen können, ich entlasse alle. Das hätte ich akzeptiert, es wäre für mich bequem gewesen. Ich hätte gar keine Entscheidung treffen müssen, es wäre seine Verantwortung gewesen. Aber so hat er mich und die anderen in die Verantwortung genommen. Was war das genau für eine Situation? In welchem Raum war das? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein Protokollsaal gewesen im Bundeskanzleramt, in dem so ein hufeisenförmig die Tische angeordnet waren. Da saßen am Kopf die SPD und dann Grüne und FDP sich gegenüber. Und als der Herrn Lindner quasi entlassen hatte, hatte er dann um dieses Gespräch gebeten. Ich glaube, Herr Lindner hat seine Sachen dann gepackt und ist rausgegangen. Und dann gab es aus den Reihen der FDP den Wunsch, dass man das unter vier Augen macht, also drei Vier-Augen-Gespräche führt. Und der Bundeskanzler sagte, kein Problem. Und diese Gespräche sind dann einzeln geführt worden. Ich habe an den Gesprächen mit den anderen nicht teilgenommen. Es gab da auch keine Absprache, es gab auch keine Zeit. Wo war das in der Sekunde? Sie müssen sich den Saal vorstellen, da ist so eine Trennwand. Dahinter wird dann Geschirr irgendwie gelagert oder so, wenn so ein Essen ist und so. Das ist nicht und, wahr. Naja, das ist so ein Protokollsaal, ja, in der so geeignet ist. Und dann sind wir so zu zweit immer mit dem Bundeskanzler hinter diese Wand gegangen und dort ist das Gespräch geführt worden. Das war direkt im Anschluss quasi an die Entlassung. Und dieses Gespräch bestand aus drei Wörtern? Also das Gespräch mit mir, das bestand aus zwei Wörtern. Er fragte, bleibst du? Und ich habe das mit einem Wort beantwortet. Das war ein kurzes Gespräch. Ja. Mehr ist dort nicht besprochen worden. Das heißt, Sie haben sich das vorher genau überlegt? Naja, also wissen Sie, so eine Situation, wenn man weiß, was da passiert und man hat so eine Urkunde in der Hand, dann sollte man schon sich Gedanken darüber machen, was da passieren kann. Und ich war mit allen Optionen, auf alle Optionen vorbereitet. Das ist einfach eine große Verantwortung, die man dann hat. Und Sie sind als Ressortminister ja in einer eigenen Entscheidungsverpflichtung. Mhm. Und der Kanzler hat uns in die Verantwortung genommen und der Parteipolitik damit Grenzen aufgezeigt. Und waren Sie enttäuscht, dass Herr Buschmann und Frau Stark-Watzinger anders entschieden haben? Nein, ich habe darüber mir gar keine Gedanken gemacht in diesem Moment. Ich habe mich mit meiner eigenen Verantwortung beschäftigt und mir überlegt, wie ich mit der Situation umgehe. Und ich meine, ich hatte ja die Äußerungen meiner Kollegen auch in den Besprechungen davor, in internen Besprechungen gekannt. Und deswegen war ich jetzt nicht überrascht. Aber ich bin auch nicht jemand, der da sagt, ich muss darüber urteilen, wie andere sich verhalten in der Situation. Das ist nicht meine Rolle. Nicht? Ich bin nicht der Richter über die Kollegen. Nur ich muss meine eigene Entscheidung verantworten. Und der Bundeskanzler hat mich dazu gezwungen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Das war, wie ich finde, ein großer Moment, auch von ihm, zu sagen, also das mache ich jetzt nicht so einfach und so glatt, sondern... Richtig. Und wir reden jetzt auch darüber, und das kann man nachlesen, und das ist dann für Historiker noch mal sehr interessant. Und das findet statt sozusagen in Gegenwart von alten Kaffeetassen und ein bisschen abgeräumt. Vielleicht verstehen Sie das. Es ist einerseits so trivial und auf der anderen Seite so spektakulär. Na gut, also Räume sind am Ende immer irgendwie banal. Nein, nicht jeder Besprechungsraum, auch in dem Sie große Dinge entscheiden, hat eine Banalität. Und man stellt sich das nur als Laie, als Bürger von außen anders vor. Man denkt, da gibt es die Erhabenheit des Moments. Und dann so, bleibst du und so weiter. Und also diese ganze Sache, stimmen. Wissen Sie, war nicht sehr erhaben. Das ist wahr. Das ist wahr. Da lernt man viel über menschliche Abgründe, oder? In der Politik generell. Aber ich sag mal, ich fand es einfach, ich kann nicht anders als immer wieder zu betonen, dass ich das so destruktiv fand. Es ist etwas zerstört worden, was man auch hätte zum Erfolg führen können. Und das ist eben traurig. Aber es ist jetzt, muss man auch fairerweise sagen, nicht nur die FDP gewesen, die sich an diesen Streitereien beteiligt hat. Also da haben andere schon auch kräftig mitgemacht. Nein, aber es gibt natürlich einen Unterschied. Ne? Es ist eine Sache, im Streit dann irgendwann alles auseinanderfliegen zu lassen, was eher nach Affekt klingt oder nach, wir können uns einfach nicht mehr sehen und riechen. Oder es systematisch über Wochen und Monate hinweg so zu planen und es dann auch noch in der Öffentlichkeit, und das ist ja das, was dann die Glaubwürdigkeit von Politik endgültig zerstört, so aussehen lassen zu wollen, als wäre das jetzt eine spontane Aktion. Haben uns jetzt, wir können nicht anders, diese Schulden, das machen wir nicht mehr mit. Und hinterher stellt sich das alles einfach als Schmierentheater heraus. Das ist doch das Bittere daran. Ganze Sache ist bitter. Wie haben Sie die Krokodilstränen von Christian Lindner am nächsten Tag erlebt? Wollen wir uns das nochmal zusammen angucken? Das war ganz interessant. Wir schauen mal rein. Eine Regierung wägt und ringt intern um Lösungen. Dabei kommt es manchmal zu politischen und manchmal auch zu menschlichen Enttäuschungen. Mich hat das menschlich betroffen gemacht. Ich habe gelitten, dass ich oft nicht sagen konnte, wir werden jetzt handeln. Sie werden Verständnis haben, wenn ich Ihnen sagen kann, dass ich mich ja auch jetzt in einer Lage befinde. Und deshalb auch viele Gedanken habe. Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht. Ich meine, diese letzten drei Sätze, ich bin persönlich davon getroffen, wie sich die Situation entwickelt hat. So wie so ein Naturereignis, das quasi über dich kommt. In Wahrheit hast du es genau so geplant. Ich habe mich in anderen getäuscht und jetzt bin ich persönlich auch enttäuscht darüber, dass das jetzt so gelaufen ist. Es hätte sogar anders laufen können. Und Sie sitzen die ganze Zeit da und sagen, pass mal auf, lass uns dafür sorgen, dass es anders läuft. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte immer eine klare Meinung. Und ich war auch nie davon zu überzeugen, dass eine Ampel nicht funktioniert, weil ich gezeigt habe, dass es funktionieren kann. Wahnsinn. Sie haben ja gerade auf dem Bild auch Christian Dürr gesehen, schon damals Mann dieser Koalition. Dann ist er Parteivorsitzender geblieben. Jetzt ist er War Fraktionschef damals. Ja, zurückgetreten, um am Abend gleich wieder zu sagen, dass er im Mai antritt. Finden Sie das nicht bestürzend, wie er damit umgeht? Also ich will wirklich nicht der Ratgeber der FDP sein. Wenn man aus einer Partei ausgetreten ist und sie hat jetzt Personalprobleme, sollte man nicht von der Seite da kluge Ratschläge geben. Aber ich sag mal, es ist, glaube ich, schon sinnvoll, dass eine Partei, die Eigenverantwortung so in den Vordergrund rückt, auch dieses Prinzip der Eigenverantwortung nach innen lebt. Das ist, glaube ich, schon etwas, das hatten wir auch immer, als wir die Partei wieder nach vorne gebracht haben, nach 2013 war das ein ganz wichtiger Punkt, dass man gesagt hat, also die Dinge, die man so für die Gesellschaft einfordert, die muss man auch in der Parteikultur leben. Herr Wiesing, ich habe zum Schluss noch etwas, das ich Ihnen gerne vorlesen würde. Es ist eine kurze Passage aus Ihrem Buch. Und ich würde gerne danach mit Ihnen über diesen Spielertypus sprechen, über den Sie auch so häufig reden. Ich lese Ihnen das mal vor, was Sie selber geschrieben haben. Es gibt einen Typ Politiker, der in der Opposition eine besonders wichtige Rolle spielt. Er verfügt über außerordentliches rhetorisches Talent, ist intelligent, schlagfertig. Schauspielunterricht muss so einer nicht nehmen. Es gibt ihn in allen Parteien. Und in allen Parteien kommt es vor, dass dieser Politiker einmal an der Regierung schlechterdings versagt. Er kann reden, aber nicht handeln. Er kennt die Schlagworte, er kennt auch die Befindlichkeit seiner Partei, aber er kennt nicht die realen Probleme des Landes. Ja, er will sie gar nicht kennen, weil er Angst hat, dass seine Schlagworte wie Seifenblasen zerplatzen könnten. Boris Johnson ist ein Beispiel für diesen sehr begabten, aber politikunfähigen Typus. Damit verwandt ist der Politiker, der vom Rampenlicht verführt wird. Und es immer wieder sucht, er sonst sich in der allgemeinen Aufmerksamkeit, im Beifall seiner Anhänger, sogar in der Wut seiner Kontrahenten, die er zuweilen gezielt provoziert, um Aufmerksamkeit für sich zu schaffen. Und gerne sieht er sich in der Boulevardpresse, am liebsten mit Frau und Hund, als wäre das Privatleben eines Politikers von irgendeinem Belang. Man trifft ihn eher auf Promi-Partys als in der Bürgersprechstunde. Zitat Ende. Wen hatten Sie da im Kopf? Den Politikertypus, den ich beschrieben habe, keine bestimmte Person. Und ich will auch nicht das mit Namen erfüllen. Aber mir war es wichtig, unterschiedliche... Kennt Christian Lindner diesen Text? Weiß ich nicht. Das Buch ist ja jetzt erst veröffentlicht worden. Und weiß er, dass er nicht gemeint ist? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger, als Teil des Souveräns, uns mit dieser Frage beschäftigen müssen. Wie leicht lassen wir uns verführen und wie viel politische Sacharbeit fordern wir von politisch Verantwortlichen ein? Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Die moderne Mediendemokratie bringt auch Probleme mit sich. Und damit meine ich jetzt nicht, die Medien bringen Probleme mit sich, sondern es ist eher, wie Politiker reagieren. Nicht, wenn ich mit einer tollen Fotostrecke eine große öffentliche Aufmerksamkeit erzielen kann, dann... Sie meinen so mit Schwarz-Weiß-Fotos in Unterhemd oder solche Dinge? Nein, generell. Also ja, wenn tolle Bilder, sage ich mal, mir einen großen politischen Benefit bringen, dann ist natürlich die Frage klar, ob ich dann auch bereit bin, mich auf die Niederung der Details in den einzelnen komplexen Sachfragen noch einzulassen oder ob es nicht einfach besser ist, nach der erfolgreichen ersten Bilderstrecke die nächste zu produzieren. Davon wird aber nicht ein Staat regiert. Ja? Und davon werden nicht Brücken gebaut und Kompromisse und Lösungen erarbeitet. Und nochmal, ich mache keine Schuldzuweisungen an bestimmte Personen. Das will ich nicht. Und das hat auch niemand verdient, hat auch keiner der Akteure da verdient. Aber mir ging es darum, einen Debattenbeitrag zu leisten, um auch mal aus der Binnensicht zu sagen, Leute, es ist nicht alles Schicksal, was schlecht läuft. Man kann es an der einen oder anderen Stelle auch einfach besser machen. Mhm. Und darum geht es mir. Ich will auch nicht sagen, dass ich alles besser weiß. Also ich habe darum geht es mir gerade nicht. Aber einfach mal ein bisschen zu sensibilisieren. Ich habe, glaube ich, im Buch auch an einer Stelle geschrieben, wenn wir Politiker feiern wie Stars, laufen wir Gefahr, dass wir uns zu Konsumenten einer Show machen. Und da ist schon viel dran und das treibt mich auch um. Denn Politik in heutigen Zeiten, wo wir geopolitisch so große Herausforderungen haben, setzt viel Detailarbeit, Reflexion und auch nachdenkliches Ringen um gute Lösungen voraus. Und da muss auch die Bereitschaft mal da sein zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit für Bilder. Es ist jetzt der Moment, wo Sacharbeit kommen muss. Und dann muss man auch akzeptieren, wenn man in einer Regierung ist, dass man da nicht ohne Schrammen rauskommt. Denn die reine Lehre und die klare Position, die ist ja wunderbar für Wahlkämpfe und auch für die parteipolitische Profilierung. Aber daraus wird kein Regierungskonzept. Hartes Arbeiten, Ringen um Lösungen. Nur eine Frage, weil wir gerade so viel reden. Jetzt sind noch viele, viele Fragen, aber wir wollen auf Taiwan kommen, weil es enorm spannend ist. Aber eine Frage zum Schluss, weil es auch mit Blick auf China so interessant ist. Warum kriegen die das so gut hin, ihre Infrastrukturprojekte in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen? Ich erinnere mich an Felix Li, der hier mal in der Sendung sagte, naja, also manchmal steht man morgens auf und ist die ganze Straße voll mit E-Ladestationen. Das wird dann einfach über Nacht da reingedübelt und da gibt es Strom für Elektroautos. Sie haben es, Herr Wissing, und ich will unbedingt, dass das die deutsche Öffentlichkeit einmal erfährt. Sie haben es ähnlich gemacht bei der Brücke im Rahmenetal. So, im Sauerland, ne? Das ist auch so ein Projekt, wo man sagen würde, üblicherweise dauert das wie viele Jahre? 30 Jahre? 20 Jahre? Also jedenfalls also lange. Sehr lange, ja. So. Und Sie haben es in sehr kurzer Zeit hingekriegt. In knapp 2 Jahren ist genau. Die Brücke gebaut worden. Ja. Wie haben Sie es gemacht? Was haben Sie verändert im System, dass dieses Ding so schnell ging? Fundamentale Dinge, die aber wirklich jetzt Details auch eben sind. Ich habe erstmal meinen Leuten gesagt, das wird auf gar keinen Fall so stattfinden, dass wir diese übliche Bauzeit verkünden, weil das die Bevölkerung nicht aushalten kann. Und dann hab ich mit allen gesprochen und gesagt, ich möchte alle Möglichkeiten, die wir auf der Grundlage der heutigen Gesetzgebung haben, zur Beschleunigung kennen und möchte, dass wir die nutzen. Was haben wir gemacht? Wir haben funktional ausgeschrieben. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurde eine solche Brücke funktional ausgeschrieben. Das heißt, die Bauplanung und die Ausführungsplanung alles in einer und die Ausführung alles in einer Hand. Nicht getrennt. Nicht die einen planen und die anderen bauen und machen dann gegenseitig Schuldvorwürfe, warum es nicht funktioniert, sondern alles in einer Hand. Funktionale Ausschreibung. Und wir haben bei der Ausschreibung gesagt, das schnellste Angebot soll den Ausschlag bekommen, weil das sehr dringlich ist. Auch das hat funktioniert und ich war mehrfach vor Ort. Ich habe dieses Projekt engmaschig begleitet. Und wissen Sie, das ist etwas, was man viel stärker nutzen muss. Denn alle Akteure wissen dann, dass es dem Minister wichtig ist, wenn er sehr oft dort erscheint und sehr viele Nachfragen hat. So, das ist sozusagen jetzt die Vergangenheitsbewältigung, der Blick nach hinten. Das zweite Buch in der Sendung beschäftigt sich eigentlich mit dem Blick nach vorne. Herr Fulda, da kommen Sie ins Spiel. Wenn China angreift, Sie haben ein Szenario entworfen für den Angriff auf Taiwan und das beginnt, und da wird einem ganz Angst und Bange, wenn man das hört, ziemlich genau in einem Jahr, Frühjahr 2027. Zunächst mal die Frage, warum die Motivation, dieses Buch zu schreiben, das sich in Teilen, finde ich, liest wie ein Weckruf. Also man liest das und denkt, um Himmels Willen, warum passen wir da nicht besser auf? Warum schauen wir nicht genauer hin? Ja, also dieses Buch ist im Grunde ein Stresstest für eine deutsche Öffentlichkeit, die viel zu lange das Prinzip Hoffnung als Strategie verstanden hat. Mhm. Aber in der Taiwanstraße, da geht es wirklich um die Zukunft auch Deutschlands. Können Sie mal erklären, warum? Warum ist diese Meerenge sozusagen, diese schmale Meeresstraße, warum ist die so essentiell und existenziell für den Welthandel? Ja, also wir erleben ja gerade im Moment, wie wichtig zum Beispiel die Straße von Hormuz ist, also allein für die Energieversorgung. Das Gleiche wäre der Fall bei der Taiwanstraße, zum Beispiel für die Energieversorgung Taiwans, Japans, Südkoreas. Aber zusätzlich passieren knapp 1200 Schiffe jede Woche diese Straße. Diese großen Containerdinger. Diese riesen Containerschiffe. Und das bedeutet, dass wenn wir uns den Welthandel halt in Lieferketten vorstellen, dass eine Unterbrechung dieser Lieferketten hätte unmittelbare Auswirkungen auch auf Europa und auch auf Deutschland. Also ganz konkret käme es zu einer Seeblockade Taiwans, das ist ja ein Szenario, das häufig diskutiert wird, würde das nach Berechnung der Rhodium Group 2 bis 5 Billionen Dollar kosten. Wir hätten eine Reduzierung der hochentwickelten Halbleiter um 60%. Die brauchen wir zum Beispiel für die Medizintechnik, für die Verteidigungsindustrie. KI. Ja, und das würde schon nach Berechnung übrigens der Ampelkoalition des BMWK unter Habeck, da gab es wohl eine Studie, das habe ich mit großem Interesse gelesen, das würde Deutschland hart treffen. wir würden dann eine Rezession erleben. Schon bei einer Seeblockade. Und dann gibt es natürlich noch das Szenario eines Angriffs, aber darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Mhm. Und das wäre dann viel schlimmer. Und Sie hatten das ja erwähnt mit den 10 Billionen Dollar. Das basiert auf einer Studie von Bloomberg Economics. Mhm. Und das möchte ich kurz noch mal veranschaulichen. Käme es wirklich zu einem Krieg im ersten Jahr, reden wir von Schäden für die Weltwirtschaft, die umfassen die Kosten der Corona-Pandemie, der Finanzkrise 2008 und des Ukraine-Krieges zusammen im ersten Jahr. Wow. Und eines kann ich Ihnen sagen, das würden wir nicht verkraften. Das kann kein Haushalt hergeben. Da können wir auch nicht einfach Geld drucken. Das würde wirklich zu Firmenpleiten führen, Massenentlassungen, Stärkung der politischen Ränder. Sie sprachen ja von der Notwendigkeit, zusammenzukommen. Das würde wirklich dann unsere Demokratie gefährden. Mhm. Felix Lee ist bei uns. Sag mal noch ganz kurz die Geschichte, ne? Weil Ihre persönliche Geschichte auch so eng verwoben ist mit China und Deutschland. Ne? Ihr Vater kam in den 60ern, Anfang der 60er, aus Taiwan kommend nach Wolfsburg und klopfte dort an und wurde dann irgendwann auch eingelassen und fing dann an, China-Geschäft für Volkswagen aufzubauen. Genau das Geschäft, das irgendwann, so habe ich die Zahl im Kopf, ungefähr für 40% des gesamten Ergebnisses von Volkswagen verantwortlich war. Das heißt, der Wohlstand Deutschlands und auch von Volkswagen hängt ganz maßgeblich an der Frage, wie das China-Geschäft funktioniert. Und Sie sagen, es ist schon bemerkenswert zu sehen, wie sich das Verhältnis unter Xi zwischen China und Taiwan verändert, mit anderen Worten verschlechtert hat. Was passiert da gerade? Ja, also so wie die Deutschen ziemlich maßgeblich dazu beigetragen haben, den chinesischen Wirtschaftsaufstieg chinesischen Wirtschaftsaufstieg der vergangenen 40 Jahre beizutragen und wo Volkswagen einer der Pioniere war, nicht und viele andere deutsche Unternehmen folgten, so waren es die Taiwaner auch. Es gab zwischenzeitlich, also es gab natürlich schon immer politische Konflikte zwischen Taiwan und der Volksrepublik China, weil die Volksrepublik Taiwan für sich deklariert. Aber es gab durchaus für mal Jahre... Das muss man einmal verstehen. Für die ist das, die betrachten das als Provinz oder als chinesische Provinz. Peking betrachtet Taiwan als Provinz, ja. Redet immer von einer Wiedervereinigung, was totaler Mumpitz ist, weil Taiwan war nie Teil der Volksrepublik. Taiwan war mal Teil oder ist immer noch die Republik China, aber das war der Vorgängerstatus quasi auch von China, aber war nie Teil der Volksrepublik. Das muss man immer betonen. Und, aber genau, die Taiwaner haben auch durchaus, es gab durchaus Zeiten in den 90er, Nullerjahren bis in die 10er Jahren, wo sogar bis heute, wo die Taiwaner auch maßgeblich dazu beigetragen haben, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg voranzutreiben durch Know-how, durch Kapital, durch Fabriken, Investitionen und so weiter. Und Xi Jinping hat das eindeutig so formuliert, und das muss man auch ernst nehmen, dass in seinen Lebzeiten, in seiner Amtszeit Taiwan wieder zurückgeholt wird. Da stimme ich Herrn Fulda komplett zu. Das sind keine leeren Worte. Und wir tun immer so, ja, der sagt da irgendwas und so weiter. Und das wird schon nicht passieren. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, wir haben uns das auch mit Hongkong nicht so vorstellen können. Also Hongkong, dem eigentlich völkerrechtlich für weitere 50 Jahre nach der Übergabe als britische Kronkolonie an die Volksrepublik, der Autonomiestatus inklusive demokratischer Rechte, Freiheitsrechte gewährleistet wurde, völkerrechtlich verankert. Und China hat die Gelegenheit genutzt in einer Zeit, vor allem in der Pandemie, wo der Rest der Welt quasi mit der Pandemie beschäftigt war, dann Hongkong quasi gleichzuschalten. Das hätten wir auch nie erwartet. Hongkong, eine so prosperierende Metropole, bedeutsam für den Weltfinanzmarkt, bedeutsam auch für China, bedeutsam für die ganze Region, eigentlich für die ganze Welt, wird einfach quasi von heute auf morgen komplett gleichgeschaltet. Und insofern, das muss man ernst nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob China es wirklich, Peking es wirklich darauf abgesehen hat, das militärisch eskalieren zu lassen. Also das als Drohung, als Option wird das natürlich, als Bedrohungspotenzial wird das aufgebaut. Aber China hat viele andere Möglichkeiten. Herr Fulder hat das geschildert, auch in dem Buch geschildert, die Seeblockade, die wäre schon verheerend genug. Hat da viele Möglichkeiten, Taiwan und auch tatsächlich inzwischen den Rest der Welt unter Druck zu setzen, Taiwan einzunehmen. Und selbst wenn es nicht zu diesem Worst-Case-Szenario kommt, wie das Herr Fulda schildert, sind auch eigentlich ziemlich viele der anderen Szenarien, die Möglichkeiten sind nicht, sehen nicht gut aus. Sehr beruhigend, ja. Sehr beunruhigend. Und da hängen die Deutschen tatsächlich auch noch mal sehr viel mehr drin, als man das hierzulande erahnt, weil Deutschland so dermaßen verwoben ist, die deutsche Wirtschaft, in China selbst. Und Taiwan wiederum so dermaßen einige der zentralen Schlüsseltechnologien beherrscht. Und wenn da die Lieferungen ausfallen würden, das natürlich auch die deutsche, die hochmoderne deutsche Wirtschaft stark betreffen würde. Zwei Fragen dazu, Herr Fulda. Was könnten diese anderen Szenarien sein? Und die zweite Frage, wir reden so viel über De-Risking und so weiter und sagen, wir müssen uns da resilienter aufstellen, uns unabhängiger machen und so weiter. Mein Eindruck ist, und da schaue ich jetzt zum Beispiel auf so ein Unternehmen wie BASF oder so, die haben gerade die größte Investition, Einzelinvestition ihrer gesamten Unternehmensgeschichte, und das ist der größte Chemiekonzern der Welt, 10 Milliarden in China gemacht. Also man wird immer enger, statt sich ein bisschen zu lösen. Oder nehme ich das falsch wahr? Nee, das nehmen Sie völlig richtig wahr. Also vielleicht beantworte ich Ihre zweite Frage zunächst. Ja. Also ich halte auch dieses Werk für einen großen Fehler. Das mag 2018 betriebswirtschaftlich Sinn gemacht haben, aber man hat letzten Endes die geopolitischen Risiken einfach ignoriert. Stellen wir uns mal vor, es käme wirklich zu diesem schlimmstmöglichen Szenario. Naja, dann können Sie so eine Fabrik nicht einfach nach Deutschland verschiffen. Das können Sie das dann. Das ist so ein riesiger Steamcracker, glaube ich, ne? Das ist eine Riesenanlage. Die müsste man abschreiben. Es gibt insgesamt über 100 Milliarden Investitionen in China. Die werden alle gefährdet. Also das ist schon ganz erheblich. Und meine Befürchtung ist, dass dann in einem solchen Falle Großkonzerne beim Kanzleramt anklopfen würden und sagen würden, ja, jetzt brauchen wir eure Hilfe. Also das zu diesem einen Punkt. Und was Taiwan angeht und Szenarien, da wollte ich nur kurz auf einen Punkt hinweisen. Also Taiwan wird schon jeden Tag angegriffen über Cyber. Das heißt, der Informationskrieg ist sowieso schon im Gange. Jeden Tag gibt es auch Grauzonenaktivitäten rund um die Insel herum. Und fast halbjährlich sehen wir jetzt diese großen Militärmanöver. Da frage ich mich manchmal, also wie viele Signale brauchen wir eigentlich? Also das ist nicht Rauschen, sondern das sind klare Signale, die deutlich machen, also Peking, das ist nicht nur reine Symbolpolitik, sondern da wird der Ernstfall geprobt. Ich habe vor einiger Zeit Zahlen gelesen, Aufstellungen über die Frage, wie stark sind Armeen, die Armeen der wichtigsten Länder auf der Welt, der größten. Da fällt auf, China ist militärisch an vielen Stellen absolut nicht auf Augenhöhe mit den Amerikanern. An einer Stelle schon, Marine. Die haben die Marine unvorstellbar ausgebaut in den letzten Jahren, ganz systematisch. Wenn man das liest und diese Taiwan-Frage ein bisschen kennt, dann ahnt man, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Sehen Sie auch so? Also die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee ist wirklich unglaublich. Also ich möchte daran erinnern, bei der jüngsten Münchner Sicherheitskonferenz hat der australische Verteidigungsminister darauf hingewiesen, hat gesagt, wie kann das eigentlich angehen, dass China sein Militär derart modernisiert und ausbaut, für welchen Zweck? Und Sie erwähnten die Marine. Also da geht es aus meiner Sicht darum, die Amerikaner auf Distanz zu halten. Das ist ja der Indo-Pazifik. Und da könnte die chinesische Marine tatsächlich den Amerikanern große Probleme schaffen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, vor 30 Jahren hat Bill Clinton noch Flugzeugträger nach Taiwan geschickt, um da zu deeskalieren. Das wäre heutzutage nicht mehr so einfach möglich, denn dann wären diese Flugzeugträger gefährdet. Wenn wir gerade die anderen Länder da auch sehen, entschuldigen Sie, dürfen sofort, Herr Lee, Südkorea, Japan. Wie würde so ein Szenario, das Sie beschreiben, ja, entweder Seeblockade oder dann sogar Angriff, wie würde das die gesamte Region destabilisieren? Was hätte das für Auswirkungen und was wären die Konsequenzen? Also was wir hier sehen, das ist die First Island Chain. Die ist sehr wichtig aus geopolitischer und geostrategischer Sicht. Wir haben es da mit einer amerikanischen Sicherheitsarchitektur zu tun, die Frieden und Prosperität in Ost- und Südostasien garantiert hat. Man kann ja sehr kritisch sein gegenüber den USA. Ich muss aber sagen, gerade in Ost- und Südostasien haben die USA eigentlich eine wirklich wichtige und richtige stabilisierende Rolle gespielt. Und stellen wir uns vor, es käme zu einer Seeblockade, das würde wahrscheinlich eine Quarantäne genannt, weil eine Seeblockade ist ein kriegerischer Akt. Eine Quarantäne könnte Peking argumentieren, dass das irgendwie eine interne Angelegenheit sei. Das ist natürlich Quatsch, aber das würde vielleicht so laufen. Das macht es dann aber sehr schwer, auch zu intervenieren. Das Problem ist, sollte Taiwan fallen, dann ist diese First Island Chain in Gefahr. Und dann sind auch die Philippinen, Japan und Südkorea schutzlos de facto. Und dann müssten die sich mit einem neuen Hegemon China arrangieren. Und würde dann wozu führen, dass die selber ihrerseits aufrüsten, dass alte Rivalitäten wieder aufbrechen? Wozu würde das führen? Würde das alles unsicherer machen? Also in meinem Szenario entscheidet sich Japan, sich zu nuklearisieren. So. Und da gibt es auch Atomwaffen. Atomwaffen. Und da gibt es auch Anhaltspunkte, dass diese Diskussionen zumindest intern schon stattfinden. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Land, das ja wirklich unter Atomwaffen gelitten hat, ja, wie kein anderes, dass das jetzt in Erwägung zieht, um sich gegenüber einem immer aggressiveren China zu schützen. Und letzte Frage in dem Zusammenhang. Sie beschreiben, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es in der inneren Mongolei offensichtlich Militäranlagen gibt, Basen, auf denen sozusagen der taiwanesische Präsidentenpalast, alles, was dort an Infrastruktur wichtig ist, quasi im Originalmaßstab einfach nachgebaut ist. Das heißt, mit anderen Worten, die üben das und die kennen das auch ganz genau. Ja, also das sind alles Signale, die wir... Das gibt es, ja. Das gibt es tatsächlich und das sollte man eben auch ernst nehmen, dass das eben nicht einfach nur Theorien sind, sondern das sind Szenarien, die werden geprobt. Wahnsinn. Aber es gibt sehr viele Menschen, auch in Deutschland, vor allen Dingen Industrielle, Sie erwähnten BASF, die immer noch behaupten, ja, das Risiko ist gering. Da frage ich mich manchmal, ist das jetzt 5% oder 10%? Was ist denn wirklich gering? Also kommt es zu einem Krieg? Das erinnert einen ja an die Energiekrise. Da haben ja auch die Energiemanager alle gesagt, auch im Kalten Krieg haben die immer Gas geliefert, bis dann der Angriff auf die Ukraine kam. Genau diese Blindheit oder dieses unpolitische Denken im Investieren zeigt sich hier wieder. Naja, der Witz ist ja, kurz zu BASF und auch Volkswagen und den vielen großen DAX-Unternehmen, der Witz ist ja, sie reden auch seit 5 Jahren über De-Risking. Ja, genau. Sie meinen nur halt ein völliges anderes De-Risking, was Herr Habeck, Ihre Regierung und auch die jetzige Regierung meint. Nicht weniger China, sondern mehr China, in China lokalisieren, sämtliche Lieferketten nach China zu verlegen, damit man nicht mehr irgendwie diese Lieferwege, unsichere Meere und so weiter, dem ausgesetzt ist. Aber sie können, und da teile ich, sehe ich das ein bisschen anders, diese Unternehmen, die sind so stark in China investiert, BASF kann gar nicht anders als weiter auf China zu setzen. Weil wenn sie auf den chinesischen Markt, auf ihre Investitionen, die sie bereits getätigt haben, verzichten würden, dann würde BASF zerschlagen werden, dann wäre BASF kein Weltunternehmen mehr. Und so geht es VW letztendlich auch. Wollte gerade sagen. Vielen DAX-Unternehmen. Also das VW gewinnt. Genau, das ist ein Dilemma. Also selbst da könnte die Bundesregierung gar nichts mehr gar nichts mehr machen. Diesem Risiko haben sich diese DAX-Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive ausgesetzt. Und dieses Risiko, das ist jetzt handfest, zumal die Geschäfte tatsächlich ja auch nicht mehr gut laufen, beziehungsweise die chinesische Konkurrenz so sehr aufgeholt haben, dass es ohnehin schwierig wird. Aber wie ein BASF-Vertreter ja auch immer sagt, China ist unser Fitnessclub. Wenn wir da nicht fit sind, sind wir es auf dem Weltmarkt halt auch nicht mehr. Also das ist ein Dilemma, da kommt man nicht mehr raus. Noch mal kurz zu dem Militärischen. Das Maritime, das ist das eine. Genau. Und da geht es, führt es natürlich zu einer atomaren oder Aufrüstung in der ganzen Region. China hat ganz klar das Ziel, den Indopazifik zu beherrschen und eigentlich alle Weltmeere, vor allem alle Weltmeere, alle Handelswege im Interesse Chinas zu kontrollieren. Aber es gibt ja noch einen Aspekt, wo China im Grunde die gesamte weltweite Rüstungsindustrie verändert. Und das sehen wir im Iran, das sehen wir teilweise auch schon in der Ukraine. Das ist die Drohnentechnologie. Das ist ja irre, was da passiert. Ich wundere mich, dass Israel ist ja immer sehr, sehr gut informiert über das, was da im Nahen Osten passiert ist. Ich wundere mich, dass da vor zwei Wochen, glaube ich, Netanyahu gesagt hat, der Krieg im Iran, der wird 2-3 Wochen dauern, dann haben wir soweit alles zerstört. Von den Iranern können sie nicht mehr zurückschießen. Das Irre ist ja, die schießen ja nicht mit den Raketen und so weiter, sondern sie schicken jetzt ja Drohnenschwärme und so weiter los. Tausende, und selbst wenn nur 10% davon treffen, dann ist der Schaden in den Golfstaaten und in Israel selbst groß genug. Und selbst wenn sie nicht treffen, allein die Möglichkeit, dass sie treffen, führt ja dazu, dass die Schiffe sich und diese ganze Abwehrraketen und so weiter, jede Abwehrrakete des amerikanischen Systems kostet 4 Millionen, so eine Drohne kostet ein paar tausend Euro umgerechnet. Und wenn man sich anguckt, wo kommt denn das ganze Zeug her? Alles Dual Use, ja, hört sich so ein bisschen harmlos an. China. Und das ist das Besondere an der Volksbefreiungsarmee, der größten Armee, die so, von der so wenig hierzulande in Europa bekannt ist. Das ist eine Verzweigung in China, dem gehen wir da gerade intensiver nach, weil das Besondere an der Volksbefreiungsarmee, es ist im Übrigen auch keine Staatsarmee, sondern eine Parteiarmee, aber die Verwobenheit mit der dortigen Industrie. Und wir wissen ja inzwischen, wie stark die chinesische Industrie ist, und die Volksbefreiung hängt in Form von Staatsunternehmen und so weiter teilweise selbst mittendrin. Das heißt, und das also als Innovationstreiber und so weiter. Genau, und das halte ich für eine Stärke, wo selbst die Amerikaner nicht mehr mithalten können, weil die Amerikaner über eine so Größe an Industrie nicht beherrschen. China ist das Industrieland heute im wahrsten Sinne des Wortes. Und das verwoben mit der Volksbefreiungsarmee, das schafft eine Skalierung an Waffenpotenzial, sei es Dual Use oder wie auch immer, wo der ganze Rest der Welt überhaupt nicht mehr mithalten kann. Und das erklärt, warum die Iraner wahrscheinlich auch noch in 3-4 Monaten weiter an Drohnen rankommen und die auf die Golfstaaten. Dual Use muss man einmal kurz erklären, ne? Also Chips, die sozusagen für, du kannst sie für den Kühlschrank benutzen. Vor allem Drohnen jetzt. Aber ich will nur sagen, du kannst sie ganz harmlos deklarieren. Und die kann man dann nutzen, um dumme Raketen smart zu machen. Das ist eigentlich der wahre Hintergrund. Herr Fulda, wie verteidigungsfähig? Ich lese immer wieder von gigantischen Rüstungsverträgen von Taiwan mit den USA. Wie verteidigungsfähig sind die eigentlich selbst? Also die Taiwaner haben schon sich sehr bemüht, ihr Militär auch zu modernisieren. Was die Waffenlieferungen aus den USA angeht, da muss man dazu sagen, dass es so eine Art Backlog gibt, der mittlerweile fast 30 Milliarden umfasst. Das heißt, es werden zwar Waffenpakete geschnürt und vereinbart, aber das bedeutet nicht, dass eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später diese Waffensysteme auch wirklich einsatzfähig sind. Das ist auch, das dauert Jahre. Das dauert sehr, sehr lange, weil diese großen Konzerne, die Herr Lee gerade erwähnt hat in den USA, die können halt nicht immer so schnell liefern. Und das ist auch einer der Gründe, warum es da eine Lücke gibt. Das möchte ich auch kurz erklären, warum das für uns relevant ist. Also zum Beispiel eines der Argumente, das ich in meinem Buch mache, ist, dass es in unserem ureigenen deutschen Interesse ist, dass wir Taiwan auch dabei unterstützen, die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Jetzt sind ganze Waffensysteme, das ist immer sehr heikel politisch, kann man auch machen, wenn man bereit ist, den Streit auch dann mit Peking auszutragen. Aber Dual Use wurde gerade eben auch erwähnt, man könnte zum Beispiel auch die Taiwaner unterstützen, zum Beispiel bei dem Aufbau eines T-Domes, das ist ein Ziel des derzeitigen Präsidenten, Leitinger, modelliert nach dem Iron Dome von Israel. Mhm. Und natürlich könnte Deutschland da auch unterstützend Hilfeleistung geben, um Taiwans Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen, dafür zu sorgen, dass Taiwan also Frieden durch Stärke herstellt. Und weil wir schon fast am Ende sind, muss ich noch einmal fragen, was ist sozusagen die Strategie, mit der Bitte um relativ kurze Antwort, was ist die Strategie für Europa? Sie beschreiben das so, dass Sie sagen, im Grunde müssen wir das machen, was die auch gemacht haben, was auch die Amerikaner machen. Wir müssen uns endlich begreifen als der große Binnenmarkt, der wir sind. Das heißt, Konsum stärken heißt sozusagen selber unser eigener wichtigster Kunde sein. Ist das die Idee? Also ich glaube, weil Sie eine kurze Antwort haben wollen, wir leben in einer Zeit der Deglobalisierung, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Es gibt den Draghi-Report, es gibt Pläne, den Binnenmarkt zu stärken. Wir könnten das tun, wenn der Wille bestünde. Der politische Wille. Aber ich befürchte halt, dass die Konzerne, die hier auch genannt wurden, BASF, VW, BMW, Mercedes-Benz, weil sie so stark in China investiert sind, wollen keine Änderung unseres Wirtschaftsmodells. Aber ich finde, eine zukunftsorientierte Regierung müsste das eigentlich jetzt in Angriff nehmen und sagen, ja, wir müssen diese deutsche Exportwirtschaft, auf die wir auch aus guten Gründen stolz sind, jetzt umbauen und zukunftssicher machen. Mhm. Und da muss man dann halt mal andere Wege gehen. Also wichtig zu sagen, Fulda, bei all dem, was das ist ein Szenario, ne? Das ist nichts, was so eintreten muss. Ich persönlich glaube, dass es nicht so kommt, weil ich mir die Chinesen immer angucke und denke, die wollen Business machen. Ich hoffe, dass ich recht habe und nicht Sie in dem Fall. Ich hoffe auch, dass Sie recht haben. Ich vertraue einfach darauf, dass die Geschäft machen wollen, weil das hat sie am Ende erfolgreich gemacht. Und Nationen, die ständig Kriege führen, verlieren irgendwann Wirtschaftskraft und Wohlstand. Und die Chinesen haben das, glaube ich, sehr genau kapiert. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.